Kapitel 2 Die Wartburg. Auf dem Weg nach Weimar halten wir in Eisenach und sehen uns die Wartburg an, erklärte Tims Vater. Muss das sein? Fragte Tim. Natürlich. Du kannst dir mal im Internet nachsehen, warum die Wartburg so berühmt ist. Du hast doch dein Notebook, Tim. Also gut, hier steht: Die Wartburg wurde 1067 gegründet und war ein Zentrum für Kultur, las Tim vor. Sängerwettstreit. Im Mittelalter trafen sich viele Sänger, um in einem Wettbewerb festzustellen, wer die besten Lieder komponieren und die besten Texte dazu schreiben konnte. Das ist ja wie die Musikshows im Fernsehen, sagte Lisa. Seht ihr, diese Idee ist schon alt, meinte Tims Vater. Papa, Martin Luther lebte 1521 auf der Wartburg und übersetzte die Bibel in 11 Wochen vom Lateinischen ins Deutsche, las Tim vor. Und ohne ein Google-Übersetzungsprogramm oder andere Hilfsmittel, lachte sein Vater. Das ist ja ganz interessant. Aber warum machen wir hier einen Zwischenstopp, wollte Tim wissen. Oma und Opa haben sich hier vor vielen Jahren kennengelernt. Deshalb wollen wir hier ein Souvenir für sie kaufen, erklärte die Mutter. Ach so. Sie fuhren auf den großen Parkplatz unterhalb der Burg. Der Weg war sehr steil und ging über viele Treppen nach oben. Sieh mal, da hinten gibt es Esel, rief Lisa. Ja, man kann auf Eseln nach oben reiten, wenn man nicht zu schwer ist, erklärte ihr Vater. Die armen Esel, sagte ihre Mutter. Nachdem sie die Wartburg besichtigt hatten, gingen sie in das Souvenirgeschäft am Eingang. Was sollen wir denn für Oma und Opa hier kaufen? Vielleicht ein Spielzeugschwert oder ein Glas mit einem Bild von der Wartburg? Tim sah sich die Souvenirs an und dachte, hier gibt es doch nichts für die Großeltern. Sieh mal, hier ist ein Stofftaschentuch mit dem Bild der Wartburg, sagte seine Mutter. Ein Taschentuch? Es gibt doch Papiertaschentücher, meinte Lisa. Ja, aber ein Stofftaschentuch war wichtig für die Großeltern. Und den großen Esel von Steif nehmen wir auch noch mit. Ich erzähle euch gleich im Auto, wie sie sich kennengelernt haben. Dann versteht ihr auch, warum wir diese Souvenirs für sie mitnehmen.